Elihu hob sodann wieder an und sprach, hältst du das Recht, nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, dass du fragst, was sie dir nütze? Was hilft mir's mehr, als wenn ich sündige? Ich will dir Antwort geben und deinen Freund mit dir. Schau zum Himmel auf und sieh, blicke hinauf zu den Wolken, die hoch über dir sind. Wenn du sündigst, was kannst du ihm tun? Und sind deine Übertretungen viel, was schadest du ihm? Bist du fromm, was schenkst du ihm, oder was empfängt er aus deiner Hand? Den Mann, wie du einer bist, geht dein Frevel an, und das Menschenkind deine Frömmigkeit. Man schreit wohl über der Bedrückungen Menge, klagt über den Arm der Großen, doch keiner sagt, wo ist Gott mein Schöpfer, der Lobgesänge schenkt in der Nacht, der uns belehrt vor den Tieren des Feldes und vor den Vögeln unter dem Himmel und Weisheit gibt. Dann schreit man denn, ohne Erhörung bei ihm zu finden, über den Übermut der Bösen. Nein, Nichtiges erhört Gott nicht und der Allmächtige beachtet es nicht, geschweige, da du sagst, du sehest ihn nicht, der Streit liege ihm vor und du hattest sein. Und nun, weil sein Zorn nicht gestraft hat, soll er um die Vergehung gar nicht gewusst haben. Hiob aber setzt seinen Mund auf zu leerem Gerede, ohne Einsicht macht er viel Redens.